Das ist keine Warnung, denn Familie über allem, aber Diebe im Gesetz. Für die Schwachen sind wir harmlos, aber kommen in der Nacht und nehmen den Banken alles weg. Das ist sicher keine Warnung, aber der liebe Vater Staat war schon immer kriminell. Für die Schwachen sind wir harmlos, denn wir rauben nur die Bunker von den reichen 10%. Gelegenheit macht Hebe, aber davon gibt's hier viele. Und so viele, die mir gern von Ehre reden, treten sie mit Stiefeln. Ich pfleg lieber alte Freundschaft als einen Haufen neuer Brüder. Sie wollen Brot und Wasser für die Armen, aber Steak ist uns lieber. Denn schockiert und Frau zu Haus mit Löchern in ihrem Bauch schläft man lieber neben hungrigen Tigern. Nimm, wenn er zu viel hat, nur ein Schwacher geht man niemals. Glaube mir, niemand schwimmt in Geld oder trinkt Champagner, der noch keinen Tag was riskiert hat. Reden wenig, aber ehrlich, dem Vertrauen ist gefährlich. Kalte Augen, warme Herzen, Hände weg von meinen Werten. Wir teilen mit den Ärmsten, nur mein Blut bekommt als erstes. Statt reden wir auf Knien, wollen wir lieber stehen starten. Das ist keine Warnung, denn Familie über allem, aber Diebe im Gesetz. Für die Schwachen sind wir harmlos, aber kommen in der Nacht und nehmen den Banken alles weg. Das ist sicher keine Warnung, aber der liebe Vater Staat war schon immer kriminell. Für die Schwachen sind wir harmlos, denn wir rauben nur die Bunker von den reichen 10%. Wenn sie so satt sind, dass sie platzen, kann man ihnen helfen und was nehmen. Denn nur Papa macht man keine Schande und das Geld lässt sich kein Zählen. Bei uns lernt man sich zu benehmen, packt dein Großmaul in die Tonne, immer mit der Ruhe. Dennoch der Adler fliegt nicht höher als die Sonne. Wie stille Wasser tief, gib es in den Tod, wenn man uns liebt. Versprechen nie zu viel, aber wenn, dann wird es nicht gebrochen. Nimm mich Gauner, nimm mich Dieb, schon okay, denn ich erfiel. Doch die Wahrheit liegt wie Mark in meinen Knochen. Denn jedes Wort, das man gesagt hat, ist kein Vogel, den du täuschst. Denn du fängst es sicher niemals wieder ein. Und die Arbeit, die erledigt werden muss, ist auch kein Wolf, mein kleiner Freund. Denn sie rennt nicht von alleine in den Wald. Das ist keine Warnung, denn Familie über allem, aber Diebe im Gesetz. Für die Schwachen sind wir harmlos, aber kommen in der Nacht und nehmen den Banken alles weg. Das ist sicher keine Warnung, aber der liebe Vater Staat war schon immer kriminell. Für die Schwachen sind wir harmlos, denn wir rauben nur die Bunker von den reichen 10%.